Mein Wort, ich bleibe auch ganz friedlich. Meine Eltern schicken wir ins Kino. Dann hol ich aus dem Schrank die Flasche Sulle Vino. Wollen wir zu mir gehen? Oder